Deutschlandfunk Hörspiel. Dostojewski, der Doppelgänger. Hörspiel von Gabriele Neumann. Schlafe ich? Träume ich? Jakow Petrowitsch Goljatkin wacht auf. Goljatkin? Kann man nur so heißen. Ein Waschlappen. Ein Narr. Titularrat Jakow Petrowitsch Goljatkin, Beamter, Assistent des Bürochefs, öffnet die Augen. Wo bin ich? Er liegt in seinem Bett, in seiner Wohnung, in der Schistilowodschnaja-Straße mitten in Petersburg. Wo ist Petruschka? Dieses faule Biest kann einen regelrecht auf die Palme bringen. Sein Diener Petruschka ist mal wieder im Treppenflur und unterhält sich mit Müßiggängern und Lakaien. Dieses Biest ist imstande, einen Menschen für ein Butterbrot zu verkaufen. Zumal den eigenen Herrn. Ich wette, dass er mich für ein Butterbrot verkauft hat. Aber wie sehe ich aus? Er sieht in den kleinen, runden Spiegel, der auf der Kommode steht. Wäre auch ein Ding, wenn sich gerade heute irgendein widerlicher Pickel gezeigt hätte. Jedoch bis jetzt alles in Ordnung. Er scheint mit seinem Spiegelbild zufrieden zu sein, obwohl nichts weiter als ein verschlafenes, kurzsichtiges, kahlköpfiges Wesen ihn anblinzelt. Bisher geht alles in Ordnung. Herr Goljatkin ist an diesem Morgen zerstreut und bemerkt daher nicht einmal das hämische Grinsen Petruschkas, der endlich hereingekommen ist und ihm beim Ankleiden hilft. Er rasiert und wäscht sich ungemein sorgfältig. Ein Tässchen Tee wäre gut. Er trinkt schnell ein paar Schluck und zieht eine fast neue Hose an, dann ein Chemisett mit Bronzeknöpfen, eine Weste mit grellen und netten Blümchen. Petruschka! Die Krawatte! Die bunte! Die seidene! Er bindet sie um den Hals und zu guter Letzt schlüpft er in seinen immer noch nagelneuen, kleinen Galarock. Er blickt wiederholt liebevoll auf seine Schuhe, hält alle Augenblicke bald den einen, bald den anderen ein wenig hoch und bewundert die Fasson. Bisher ist alles in Ordnung. Unser Held eilt hastig und etwas aufgeregt mit einem leichten Herzklopfen die Treppen hinunter. Die himmelblaue, mit Wappen geschmückte Kutsche, die für den ganzen Tag gemietet ist, fährt polternd vor. Herr Goljatkin lässt trotz der feuchten und trüben Witterung beide Fensterscheiben herunter und schaut sich aufmerksam nach den Fußgängern um, wobei er, sobald er merkt, dass ihn jemand ansieht, eine möglichst würdevolle Miene aufsetzt. Was ist schon dabei? Ein Mann in einer Kutsche. Er hat sie eben gebraucht und gemietet. Fertig. Pack! Pack und weiter nichts. Aber was soll denn das? Ein munteres, Herrn Goljatkin wohlbekanntes Zweigespann Kasaner Pferde, das vor eine elegante Droschke gespannt ist, überholt seine Kutsche auf der rechten Seite. Als der Herr in der Droschke Herrn Goljatkin erblickt, beugt er sich vor, soweit er kann, und späht mit größter Neugier in die Kutschenecke, in der sich unser Held schleunigst versteckt hat. Der Herr in der Droschke ist Andrei Filipowitsch, sein Chef. Grüße ich nun oder nicht? Reagiere ich oder nicht? Gebe ich zu, dass ich's bin oder nicht? Oder tue ich, als wäre es jemand anderes, der mir zum Verwechseln ähnlich sieht und zucke mit keiner Wimper? Ich bin es eben nicht. Bin's einfach nicht und Schluss. Ich hätte einfach mit einer gewissen Vornehmheit zu verstehen geben sollen, so und so, Andrei Filipowitsch, auch ich bin zu einem Mittagessen eingeladen. Herrn Goljatkin schießt das Blut in den Kopf. Er runzelt die Brauen und wirft einen furchterregenden, herausfordernden Blick in eine Kutschenecke. Einen Blick, der dazu bestimmt scheint, seine sämtlichen Feinde in Asche zu verwandeln. Dann zieht er einer jähen Eingebung folgend an der Schnur, die am Ellenbogen des Kutschers befestigt ist. Los! Umkehren! Umkehren! Zur Letenaja! Er lässt vor einem vierstöckigen Haus in der Litänaja halten und steigt aus. Es ist im Übrigen schon dabei. Ich komme schließlich in eigener Sache, in einer Angelegenheit, an der es nichts Anstößiges gibt. Versteckspielen wäre albern. Ich tue es so, als ob ich nur so im Vorbeigehen. Unser Held beeilt sich, seinem Gesicht einen seriösen, einigermaßen liebenswürdigen Ausdruck zu verleihen und klingelt an Christian Iwanowitschs Tür. Ein Arzt ist ja wie ein Beichtvater. Christian Iwanowitsch Rutenspitz, Doktor der Medizin und Chirurg, hat Herrn Goljatkin offenbar überhaupt nicht erwartet. Er ist im ersten Augenblick ganz verwirrt, setzt eine sonderbare, man könnte sogar sagen unzufriedene Miene auf und sieht ihn mit dem durchdringenden Blick eines Inspektors an. Christian Iwanowitsch, ich bin gekommen, um Sie ein zweites Mal zu bemühen. Entschuldigen Sie, ich bin kein Meister schöner Worte und langer Reden. Dafür handle ich. Stattdessen handle ich, Christian Iwanowitsch. Ich bin, das wissen Sie selber, ein unbedeutender Mensch. Zu meinem Glück jedoch bedauere ich nicht, ein unbedeutender Mensch zu sein. Ganz im Gegenteil, ich bin sogar stolz darauf. Ich bin kein Intrigant, auch darauf bin ich stolz. Ich gehe nicht heimlich vor, sondern offen und ohne Hinterlist. Und das, obwohl ich meinerseits so manchem schaden könnte, ganz gehörig schaden könnte. Ich weiß auch wem und auf welche Art, aber was schert mich, was Wladimir Semjonowitsch Assessor geworden ist? Das geht mich das an. Und dass er obendrein heiraten will, dieser Grünschnabel. Mit Herrn Goljatkin vollzieht sich eine seltsame Veränderung. Seine grauen Augen blitzen sonderbar auf, die Lippen zucken, alle Muskeln, alle Züge seines Gesichtes verzerren sich, das Kinn zittert und er greift mit der linken Hand nach dem Revers von Christian Iwanowitschs Hausjoppe. Ich möchte Sie nur fragen, Christian Iwanowitsch, wie würden Sie sich an Ihrem Feind, an Ihrem schlimmsten Feind rächen? Hören Sie auf, Schluss damit, setzen Sie sich, sagt Christian Iwanowitsch und drückt Herrn Goljatkin energisch in den Sessel. Ich bin Ihnen dankbar, sehr dankbar. Und ich fühle sehr wohl, was Sie soeben für mich getan haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Jedenfalls bitte ich zu entschuldigen, dass ich Sie bemüht habe. Herr Goljatkin vollführt einen kleinen Kratzfuß und verlässt das Zimmer. Dann reibt er sich, während er die Treppen hinuntergeht, vergnügt die Hände und lächelt. Dieser Doktor ist ein Idiot. Besser gesagt, er ist dumm. Dieser Doktor ist dumm, dumm wie Bohnenstroh. Nichts kann er. Was soll Herr Goljatkin jetzt machen? Er weiß es nicht. Oder doch, ich fahre zum Nevsky-Prospekt. Jawohl. Kutscher, zum Nevsky-Prospekt. Herr Goljatkin hat den ganzen Vormittag über furchtbar viel zu tun. Oder tut so, als hätte er viel zu tun. Er besucht verschiedene Läden, handelt überall, fragt nach den Preisen, geht fort und kommt bis zu 3 Malen wieder. Aber das wird auf die Dauer langweilig. Er befiehlt dem Kutscher, vor einem renommierten Restaurant auf dem Nevsky-Prospekt zu halten. Bisher geht alles in Ordnung. Er blickt auf die Uhr. Eine Schokolade. Obwohl, ich habe gar keine Lust auf Schokolade. Er trinkt seine Schokolade, bemerkt, dass die Zeit nur wenig weitergerückt ist und geht hinaus, um seine Rechnung zu bezahlen. Plötzlich klopft ihm jemand auf die Schulter. Ach, Sie, meine Herren. Hinter ihm stehen 2 Kollegen, noch sehr junge Leute, die einander vielsagend zuzwinkern. Andrei Filipowitsch sitzt im Amt und hat nach Ihnen gefragt. Er sitzt also noch da. Soll er doch sitzen, meine Herren, von mir aus. Und er hat also nach mir gefragt. Ja? Ja, Jakob Petrowitsch, aber was ist mit Ihnen los? Parfümiert, das Haar voller Pomade und so herausgeputzt. Die beiden Beamten brechen ungezogenerweise in schallendes Gelächter aus. Lachen Sie, meine Herren, lachen Sie nur. Sie haben noch einiges dazuzulernen. Leben Sie erst mal ein Weilchen. Und eines möchte ich Ihnen noch sagen. Ihr haben Sie meine Lebensregeln. Geht etwas schief, dann lasse ich den Mut nicht sinken. Geht's gut, dann bleibe ich, wer ich war, und grabe den anderen keine Grube. Ich bin kein Intrigant. Und ich bin stolz darauf. Ja, meine Herren, man sagt wohl auch, der Vogel fliegt von selber auf den Jäger. Aber wer ist hier der Jäger und wer der Vogel? Das ist die Frage, meine Herren. Herr Goljatkin verbeugt sich mit seiner allerbedeutendsten Miene und lässt die Beamten in grenzenloser Verblüffung stehen. Zur Ismailowski-Brücke. Und zwar schnell. In der Kutsche blickt er in einem Fort zu den Fenstern hinaus. Er wird immer nervöser. Das Diner wird bei Ihnen nicht vor 4:30 beginnen. Vielleicht sogar erst 5:00. Ist es also noch nicht zu früh? Im Übrigen kann ich auch ein bisschen zeitiger da sein, zumal es sich um ein Familienessen handelt. Warum sollte ich das nicht dürfen? Halt, halt, hier ist das Haus. Die Kutsche rollt donnernd durch das Tor und hält vor einem Portal. Herr Goljatkin bemerkt eine weibliche Gestalt an einem Fenster im ersten Stock und wirft ihr eine Kusshand zu. Klara Olsufjewna, ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen zu Ihrem Geburtstag. Er steigt aus, etwas bleich und verwirrt, betritt die Stufen vor dem Eingang, setzt den Hut ab und nimmt mechanisch Haltung an. Olsufi Iwanowitsch, ich weiß, was ich Ihnen schulde. Ich schätze Ihre Wohltaten, mit denen Sie mich von Kindesbeinen an überschüttet haben und so weiter. Aber schauen Sie sich um. Ich für meinen Teil vertrete meine Angelegenheiten offen und ehrlich. Olsufi Iwanowitsch? Fragt er den Diener, der die Tür öffnet. Der Diener schüttelt den Kopf und lässt Herrn Goljatkin nicht ein. Ja, weshalb denn nicht? Du irrst sicher. Das bin doch ich. Ich bin eingeladen. So geht das nicht. Melde ihm. Wieso denn das? Ich komme zum Essen. In diesem Augenblick tritt ein Alter in den Korridor und schiebt Herrn Goljatkin sehr energisch mit dem Arm zurück, um zwei Herren freie Bahn zu machen. Es sind Andrei Filipowitsch, Goljatkins Vorgesetzter, und dessen Neffe Wladimir Semjonowitsch. Was schert mich, dass dieser Wladimir Semjonowitsch Assessor geworden ist? Was geht mich das an? Und dass er obendrein heiraten will, dieser Grünschnabel. Herr Goljatkin verlässt den Flur, die Augen gesenkt, verlegen lächelnd, schamrot und mit völlig verwirrtem Ausdruck. Ihm wird schwarz vor Augen. In diesem Augenblick hört er unten auf der Treppe Stimmen und Schritte, vermutlich weitere von Olsufi Iwanowitsch geladene Gäste. Und wenn ich nun Dings da, ohne viel Federlesens eindringe, alle schaffen es. Warum ich nicht? Tatsächlich kehrt Herr Goljatkin um, schlüpft durch die Tür und versteckt sich im Flur. Ach du Angeber, du Narr, du Goljatkin. Wie kann man nur so heißen? Herr Goljatkin hockt hinter einem riesigen Schrank und einem alten Wandschirm und verfolgt den Lauf der Dinge zunächst als unbeteiligter Zuschauer. Ich bin ein Mensch für sich und hänge, wie mir scheint, von niemanden ab. Ja, Herr Goljatkin beobachtet nur und wartet. Warum soll ich auch nicht warten? So wartet er in der Kälte zwischen Schrank und dem Wandschirm darauf, entdeckt zu werden. Und das seit genau 2,5 Stunden. Das macht aber nichts. Ich kann ja auch soeben einfach hineingehen. Wenn ich jetzt zu Hause ein Tässchen Tee trinken könnte. Es wäre so angenehm, ein Tässchen Tee zu trinken. Gehe ich nun hinein oder nicht? Soll ich es tun oder nicht? Wer wagt, gewinnt. Wenn nun jemand hereinkommt, ob ich hineingehe oder alles der Teufel. Ich tu's und damit fertig. Herr Goljatkin setzt sich in Bewegung, als hätte jemand eine Feder in ihm gelöst, wirft rasch den Mantel ab, nimmt den Hut ab, verbirgt das alles eiligst in einem Winkel und dann... Hier vergisst Herr Goljatkin alles um ihn herum und erscheint wie der Blitz aus heiterem Himmel geradewegs im Tanzsaal. Er sieht niemand an, sondern dringt mit Hilfe jener Triebfeder, mittels derer er ungebeten auf dem fremden Ball hereingeplatzt ist, immer weiter und weiter vor und befindet sich plötzlich neben Klara Olsufjewna höchstpersönlich. Geht's schief denn, dass ich den Mund nicht sinken? Geht's gut, dann bleibe ich, wer ich bin. Ich werde mich erschießen. Ich erschieße mich noch in dieser Nacht. Im Handumdrehen verstummt alles und drängt sich nach und nach um den ungebetenen Gast. Ich gratuliere sehr verehrtes, gnädiges Fräulein. Gesundheit, Glück von ganzem Herzen. Ach was, ist doch egal. Herr Goljatkin stockt, bleibt stecken und wird rot und verliert den Kopf und sieht auf, blickt sich im Kreis um und erstarrt. Ich erschieß mich auf der Stelle. Alles steht da, alles schweigt, alles wartet. Etwas weiter weg flüstert jemand. Etwas näher zu ihm lacht man. Herr Goljatkin sieht Andrei Filipowitsch, seinen Vorgesetzten, mit einem ratlosen, schicksalsergebenen Blick an. Das gehört eher in den Bereich meiner häuslichen Umstände und meines Privatlebens, Andrei Filipowitsch, und hat keine offizielle Bewandtnis. Schämen Sie sich, mein Herr. Schämen Sie sich, entgegnet Andrei Filipowitsch fast im Flüsterton, mit einem unaussprechlichen Ausdruck der Entrüstung. Sagt es, nimmt Klara Olsufjewna an der Hand und wendet sich von Herrn Goljatkin ab. Ich habe keinen Grund, mich zu schämen, Andrei Filipowitsch. Nun, macht nichts, meine Herrschaften. Was ist schon dabei? Kann schließlich jedem passieren. Herr Goljatkin versucht, der Menge zu entkommen. Man macht ihm Platz. Das Schicksal reißt ihn mit sich fort. Herr Goljatkin fühlt selber, es ist das Schicksal. Im Übrigen fühlt er, dass sich irgendetwas unter ihm bewegt, dass er schwankt und in Gefahr ist zu stürzen. Er erreicht schließlich eine Ecke und bleibt dort wie ein unbeteiligter Beobachter stehen. Wenn sich dieser Kronleuchter plötzlich aus seiner Verankerung löst und auf die Gesellschaft herabstürzt, könnte ich sogleich zu Klara Olsufjewna eilen, um sie zu retten. Und dann nach vollzogener Rettung würde ich ihr sagen: Regen Sie sich nicht auf, gnädiges Fräulein, war halb so schlimm. Übrigens, ich bin Ihr Retter. Worauf Sie sagen würden... Da setzt plötzlich mir nichts, dir nichts, die erbarmungslose Kapelle mit einer Polka ein. Der Saal wogt auf einmal wie das Meer und schon wirbelt als erstes Paar Wladimir Semjonowitsch und Klara Olsufjewna dahin. Herr Goljatkin gerät für eine Weile in Vergessenheit. Was schert mich, dass er Assessor geworden ist, dieser Grünschnabel. Meinen Glückwunsch, Wladimir Semjonowitsch, meinen aufrichtigen Glückwunsch. Mit einem Mal kommt alles in Bewegung und durcheinander und hastet hin und her. Die Musik verstummt. Etwas Sonderbares ist geschehen. Klara Olsufjewna, Täubchen, Vögelchen, du Geliebte. Klara Olsufjewna hat sich mit geröteten Wangen und ganz erschöpft vom Tanz in einen Sessel fallen lassen. Alle Herzen wenden sich der schönen Zauberfee zu. Man umringt sie, um ihr Komplimente zu sagen. Und da taucht Herr Goljatkin erneut vor ihr auf. Er lächelt aus irgendeinem Grunde und streckt bittend die Hand zu ihr aus. Polka ist sozusagen erfunden zur Zerstreuung der Damen. Klara Olsufjewna vermag die ihre vor lauter Verwunderung nicht gleich zurückzuziehen und erhebt sich auf Herrn Goljatkins Aufforderung hin mechanisch von ihrem Platz. Herr Goljatkin tritt schwankend auf sie zu, zuerst einen Schritt, dann zwei, stampft auf einmal mit dem Fuß und stolpert. Warum auch nicht? Polka ist sozusagen, wenigstens meiner geringen Meinung nach, ein überaus interessanter Tanz. Er fühlt, wie plötzlich eine Hand auf seine Schulter sinkt. Eine andere Hand stemmt sich gegen seinen Rücken. Dann spürt er, dass man ihm den Mantel anzieht, den Hut aufstülpt und bis auf die Augen herunterzieht. Ich falle. Ich falle in einen Abgrund. Da steht er schon auf dem Hof und stürzt Hals über Kopf davon, an die Luft, in die Freiheit. Einerlei wohin. Nur fort. Fort. Ich bin endgültig verloren, das steht fest. Ist klar. Beschlossen und unterschrieben. Ganz außer sich erreicht er den Kai der Fontanka. Die Nacht ist fürchterlich, eine echte Novembernacht. Der Wind heult in den menschenleeren Straßen. Das schwarze Wasser peitscht bis über die Verteuerungsringe. Es regnet und schneit zugleich. Was war's denn auch? Ist ja alles gleich. Das Urteil ist gesprochen und unterschrieben. Herr Goljatkin stürzt wie ein Rasender weiter. Rennt und rennt, ohne sich umzuschauen, als rette er sich vor einem Verfolger. Schließlich steht er erschöpft still, stützt sich auf das Geländer des Kais und starrt auf das trübe, schwarze Wasser der Fontanka. Ist ja alles egal. Alles egal. Plötzlich zuckt er zusammen, blickt sich mit einer unerklärlichen Unruhe nach allen Richtungen um. Aber niemand ist da. Und dennoch? Und dennoch scheint ihm, soeben, noch vor einem Augenblick. Noch vor einem Augenblick habe jemand hier. Hier unmittelbar? Neben mir. Neben ihm gestanden und habe, seltsam genug, sogar etwas zu ihm gesagt. Etwas, was er nicht ganz verstanden hat. Ja, was denn? Bilde ich mir das etwa nur ein? Etwas, was ihn aber doch nahe berührt und sich auf ihn bezogen hat. Ist mir das etwa nur so vorgekommen? Ja, wo befinde ich mich denn nun eigentlich? Er starrt unruhig und verzagt in die verhangene, feuchte Ferne. Mein Gott, was habe ich denn nur? Der Schnee fällt noch dichter, in noch größeren Flocken herab. Und der Wind scheint sein wehmütiges Lied noch trauriger, noch kläglicher zu singen. Was ist denn nur mit mir? Herr Goljatkin geht weiter, wobei er sich in einem Fort nach allen Seiten umblickt. Aber schon gut. Wird schon werden. Hatte möglicherweise nicht das Geringste zu bedeuten. Musste es vielleicht so kommen? Möglicherweise wendet sich alles noch zum Guten. Er schüttelt die Schneeflocken ab, die sich als dicke Schicht auf seinen Hut, den Kragen, den Mantel, die Schuhe und alles andere gelegt haben, vermag dabei jedoch ein ungutes Gefühl, eine sonderbare, dunkle Ahnung nicht loszuwerden. Irgendwo in der Ferne ertönt ein Kanonenschuss. So ein Wetterchen. Pah! Ob es eine Überschwemmung gibt? Das Wasser steigt und steigt. Plötzlich kommt ein Passant, der sich aus irgendeinem Grunde verspätet haben mag, direkt auf Herrn Goljatkin zu. Aber wer kennt sich in einem solchen verspäteten Passanten schon aus? Der Unbekannte kommt näher. Mag sein, dass er dazugehört. Mag sein, dass er sogar die Hauptrolle spielt und in ganz bestimmter Absicht daherkommt, meinen Weg kreuzt und mich herausfordern will. Der Unbekannte ist nur noch 2 Schritt von ihm entfernt. Der Weg ist breit genug für alle. Herr Goljatkin bleibt wie angewurzelt stehen, macht schleunigst kehrt und geht dem Unbekannten nach, der soeben an ihm vorbeigegangen ist. Er macht kehrt, als hätte ihn etwas von hinten herumgerissen. Als hätte der Wind seine Flügel umgedreht. Was ist das? Der Passant verschwindet rasch im Schneegestöber. Was ist das? Bin ich verrückt? Eiseskälte rinnt ihm über den Rücken. Ja, was soll denn das? Habe ich vielleicht den Verstand verloren? 20 Schritte entfernt taucht aufs Neue ein dunkler Schatten vor ihm auf, der rasch näher kommt. Der Unbekannte bleibt stehen, und zwar so, dass das Licht der nächsten Straßenlaterne seine ganze Gestalt erhellt. Herr Goljatkin zittert an allen Gliedern, die Knie werden ihm weich, er knickt ein und lässt sich stöhnend auf einem Prellstein nieder. Ich kenne ihn. Den habe ich schon irgendwo gesehen. Aber wo und wann? War es nicht gestern? Er empfindet gegen ihn weder Hass noch Feindschaft, ja nicht einmal die geringste Abneigung. Eher sogar das Gegenteil. Und dennoch? Und dennoch würde er ihm um nichts auf der Welt begegnen wollen. Am allerwenigsten zum Beispiel jetzt. Jedenfalls rennt er davon, kommt außer Atem. Zweimal stolpert er und hofft nur eins. Dass alles rasch ein Ende findet. Dass seine Lage sich... Einerlei wie. Aber bald. Möglichst bald entscheidet. Schließlich erblickt er seinen Passanten an der Ecke. Ja, er geht in meine Richtung. Er bleibt vor dem Haus stehen, in dem Herr Goljatkin wohnt. Er geht meine Treppe hinauf, als ob er hier zu Hause ist. Herr Goljatkin folgt ihm auf den Fersen. Der Mantelsaum des Unbekannten klatscht ihm sogar 2-3 Mal gegen die Nase. Was macht der da an meiner Tür? Petruschka macht sogleich auf und folgt dem Eintretenden mit einer Kerze in der Hand. Herr Goljatkin stürzt außer sich in seine Behausung und bleibt, wie vom Blitz getroffen, auf der Schwelle zu seinem Zimmer stehen. Der Unbekannte sitzt vor ihm. Auch er in Mantel und Hut. Auf seinem Bett. Lächelt. Und nickt ihn mit leicht zusammengekniffenen Augen freundschaftlich zu. Nein, das gibt es nicht. Aber das bin ich ja. Haargenau wie ich selbst. Mit einem Wort, in jeder Hinsicht, mein Kopf. Oh, mein Kopf. Herr Goljatkin sinkt vor Schrecken bewusstlos auf einen Stuhl. Als er wieder zu sich kommt, ist der Doppelgänger verschwunden. Er legt sich ins Bett, wälzt sich die ganze Nacht hin und her. Am Morgen erwacht er 8:00 in seinem Bett. Er hört, wie der Faulpelz Petruschka hinter der Trennwand mit dem Samowar hantiert. Wer weiß. Er weiß, wie dieser Schuft die ganze Angelegenheit sieht. Er hält zwar den Mund, denkt sich aber seinen Teil. Schließlich knarrt die Tür und Petruschka taucht mit dem Tablett in den Händen auf. Er stellt es auf den Tisch, dreht sich um und verschwindet schweigend hinter der Trennwand. Er weiß es. Er weiß alles, der Schwachkopf. Ich gehe nicht ins Büro. Da kommt man herein und stolpert über was. Es ist ohnehin zu spät. Außerdem bin ich krank. Ich habe Rückenschmerzen. Ich habe Husten. Ich habe Schnupfen. Und schließlich kann ich bei diesem Wetter auf keinen Fall aus dem Haus gehen. Ich könnte mir sonst was holen und womöglich sogar sterben. Er greift nach der Pfeife, stopft sie und will sie gerade richtig in Brand setzen. Da springt er auf, wirft die Pfeife beiseite, wäscht sich hektisch, rasiert und kämmt sich, legt den Uniformrock und alles Übrige an, rafft irgendwelche Papiere zusammen und eilt ins Büro. Sie wollen mir vielleicht nur einen kleinen Schreck einjagen. Kann sich alles durchaus noch zum Guten wenden. Herr Goljatkin betritt seine Abteilung zaghaft in angsterfüllter Erwartung. Er setzt sich schüchtern an den gewohnten Platz neben dem Bürochef. Ohne sich umzublicken, ohne sich durch irgendetwas ablenken zu lassen, vertieft er sich in den Inhalt der vor ihm liegenden Papiere. Alles soll, egal wie, aber jedenfalls bald, möglichst bald, seine Lösung finden. Von mir aus mit einem Unglück. Na, wenn schon. Hier nun nimmt das Schicksal Herrn Goljatkin beim Wort. Die Tür zum Zimmer knarrt auf einmal leise und zaghaft, als wolle sie damit andeuten, dass die eintretende Person höchst unbedeutend sei und eine Gestalt, die Herrn Goljatkin durchaus bekannt ist, tritt ein. Das habe ich mir gleich gedacht. Das habe ich längst geahnt. Das bin ich selbst. Aber wieso denn nur? Mit welchem Recht geschieht das alles? Wer hat die Einstellung dieses Beamten genehmigt? Schlafe ich? Oder träume ich? Es ist kein Traum. Auf keinen Fall. Wie furchtbar, wie lächerlich. Schließlich erhebt sich der andere Herr Goljatkin, der bis dahin still und manierlich dagestanden hat, und verschwindet geschäftig durch die Tür zur Abteilung nebenan. Niemand lässt sich was anmerken. Sie mucksen nicht. Die Halunken sitzen da und beschäftigen sich mit den Akten. Bitte, bitte. Na gut, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Die Stunden indessen verrinnen, verfliegen. Und ehe man sich's versieht, ist es 4:00. Der Dienst ist beendet. Ich warte noch ein bisschen. Ich gehe einfach als allerletzter heraus. Seine Kollegen hatten sich bereits in alle Richtungen zerstreut, als er auf die Straße trat. Herr Goljatkin fühlt sich wie im Paradies. Ja, er verspürt sogar den Wunsch, einen Haken zu schlagen und einen Spaziergang auf dem Newski zu machen. Na, der leichte Frost, die Schlitten, der erste Schnee, der erste Spurschnee, wie sich der Jäger ausdrückt. Und auf diesem ersten Spurschnee ein Hasenjagen. Oh, verdammt, aber schon gut macht nichts. Warten wir erstmal den kommenden Tag ab und freuen wir uns. Wenn alles gut geht, denken wir nach, gehen wir alles schön durch. Schön, junger Freund, gehen wir alles durch und denken wir nach. So, ich bin also erstens ein Mensch, so wie du und gleiche dir aufs Haar. Aber was ist schon dabei? Soll ich vielleicht Tränen darüber vergießen? Ich pfeife drauf und damit hat sich's. Gut, soll er bei uns arbeiten? Ein Wunder heißt es, geradezu wie die siamesischen Zwillinge. Aber was sollen hier die siamesischen Zwillinge? Ich bin ein Mensch für sich und damit hat sich's. Ich will von niemand etwas wissen. Ich bin kein Intrigant. Ich bin kein Intrigant und ich bin stolz darauf. Herr Goljatkin? Herr Goljatkin? Mein Herr, mir scheint, wir gehen besser verschiedene Wege. Ich bin sogar davon überzeugt, dass Sie mich jetzt völlig verstanden haben. Ich weiß nicht, an wen ich mich hier wenden soll. Meine Umstände. Ich hoffe, Sie tragen mir die Kühnheit nicht nach. Mir schien sogar, Sie hätten heute Vormittag von Mitleid bewegt einigen Anteil an mir genommen. Ich für meine Person fühlte mich vom ersten Augenblick an zu Ihnen hingezogen. Soll ihn doch der Teufel holen. Soll ihn die Erde verschlingen. Wenn ich hoffen dürfte, dass Sie, Jakow Petrowitsch, bereit wären, mich mit einiger Nachsicht anzuhören. Hier ist wohl nicht... Gehen wir lieber zu mir. Überqueren wir den Nevsky-Prospekt und halten wir uns an die Seitengassen. Wir halten uns am besten an die Seitengassen. Gut. Halten wir uns an die Seitengassen. Ach, ich... Schwachkopf. Wo führe ich ihn hin? Ich stecke den Kopf freiwillig in die Schlinge. Was soll Petruschka dazu sagen, wenn er uns nebeneinander sieht? Was wird sich der Schuft dabei denken? Herr Goljatkin klopft, die Tür öffnet sich und Petruschka hilft dem Gast und seinem Herrn aus dem Mantel. Das Biest denkt gar nicht daran, sich zu wundern. Im Gegenteil, er hat wohl etwas Ähnliches erwartet. Nehmen Sie Platz. Entschuldigen Sie, wenn ich... Gestatten Sie übrigens, wie darf ich Sie anreden? Ich heiße Jakow Petrowitsch. Jakow Petrowitsch. Jawohl, genauso ist es ein Namensvetter von Ihnen. Sie gestatten wohl, dass ich mich erkundige, aus welchem Anlass ich die Ehre habe. Da ich von Ihrer Großmut und Ihrer Güte unterrichtet war, habe ich es gewagt, mich an Sie zu wenden und Sie um Ihre Bekanntschaft und Protektion zu bitten. Sie bringen mich in Verlegenheit. Womit kann ich Ihnen... Mit einem Wort... Ich will damit sagen, in welcher Weise kann ich Ihnen nun eigentlich dienen? Was wollen Sie von mir? Ich habe mich, Jakow Petrowitsch, auf den ersten Blick zu Ihnen hingezogen gefühlt und ich bitte großmütig zu verzeihen, meine Hoffnung in Sie gesetzt, in Sie zu setzen gewagt. Ich fühle mich hier verloren, wissen Sie, ich habe sehr viel erduldet und bin arm und hier noch neu. Aber als ich erfuhr, dass Sie bei den natürlichen, Ihrer schönen Seele eingeborenen Eigenschaften auch noch mein Namensvetter sind, mein Namensvetter und aus denselben Gegenden stammen wie ich, da beschloss ich mich an Sie zu wenden und Ihnen meine schwierige Lage auseinanderzusetzen, wissen Sie. Der Bericht des Herrn Goljatkin des Jüngeren, Goljatkin Junior, dauert 3 oder 4 Stunden. Die Geschichte seiner Abenteuer setzt sich im Übrigen aus lauter nichtssagenden, ja, wenn man so will, aus lauter armseligen Bewandtnissen zusammen. Zum Schluss vertraut er sich Herrn Goljatkin restlos an. Er benimmt sich unüberbietbar vertrauenerweckend und achtet darauf, es seinem Gastgeber recht zu machen. Ich bin gerührt, aufrichtig gerührt. Sie sprechen mir aus der Seele. Ich hatte nie einen Freund. Herr Goljatkin ist jedenfalls vollauf zufrieden und verfällt sogar auf den Gedanken, des Lebens Freuden auszukosten. Petruschka holt rum und man braut einen Punsch. Wir werden eins sein wie der Fisch mit dem Wasser. Eins sein wie leibliche Brüder. Wir werden intrigieren, Jascha, und unsererseits Minen legen. Nun fühlt Herr Goljatkin nur noch, dass er sich nicht mehr auf den Beinen halten kann. Der Gast wird selbstverständlich eingeladen zu übernachten. Man baut eine halbwegs brauchbare Bettstatt aus zwei Reihen von Stühlen zusammen. Hier muss bemerkt werden, dass Petruschka Herrn Goljatkin immer noch einige Kopfschmerzen bereitet. Er betritt den Verschlag seines Bedienten. Leg dich jetzt schlafen, Piotr. Leg dich jetzt schlafen und morgen um 8 weckst du mich. Und nun wünsche ich dir eine gute Nacht. Er kehrt hin und wieder leicht schwankend ins Zimmer zurück. Der Gast schnarcht bereits. Herr Goljatkin beginnt sich auszuziehen. Bist ja doch angesäuselt, bester Jakob Petrowitsch. Schlingel, verdammter du Goljatkin. Was soll das eigentlich für ein Familienname sein? Worüber freust du dich eigentlich? Kriegst doch gleich morgen das Heulen, du Jammerlappen. Was fange ich nun mit dir an? Dummkopf. Herr Goljatkin erhebt sich vom Bett, ergreift die Kerze und schleicht auf Zehenspitzen zu seinem schlafenden Gast. Schmählich. Geradezu schmählich. Und damit fertig. Schließlich legt sich Herr Goljatkin endgültig ins Bett. Der Schlummer senkt sich auf sein armes Haupt und er schläft ein. Wie eben Menschen einschlafen, die ohne es gewohnt zu sein 5 Glas Punsch geleert haben. Was denn? Was soll das heißen? Petruschka tritt mit dem Frühstückstablett ein. Ja, wo ist er? Wo ist er denn? Petruschka gibt zunächst keine Antwort und schaut den Herrn nicht einmal an, sondern richtet den Blick auf die rechte Ecke. Herr Goljatkin fühlt sich genötigt, ihm mit den Augen in die rechte Ecke zu folgen. Ansonsten erklärt Petruschka nach einigem Schweigen mit etwas heiserer und rauer Stimme, der Herr sei nicht zu Hause. Ein Dummkopf bist du. Dein Herr, Petruschka, bin doch ich. Petruschka schweigt sich aus, sieht Herrn Goljatkin aber so an, dass der über beide Ohren errötet. Schließlich erklärt Petruschka, der andere habe nicht warten wollen und sei bereits vor etwa 1,5 Stunden gegangen. Ach du, mein lieber Gott. Gott, warum habe ich ihn nur zu mir eingeladen? Wozu habe ich all das getan? Wahrhaftig, ich stecke selber den Kopf in ihre gemeine Schlinge. Kannst nicht anderes, musst dich unbedingt verplappern, wie ein dummer Junge, wie ein Kanzlist ohne Rang und Namen, wie so ein halb verfaulter Waschlapp. Herr Goljatkin hält es nicht länger aus und läuft ins Amt. Eine Gefahr besteht, das weiß er. Nun, so wollen wir ihr zu Leibe gehen. Wir dringen gleich in alle diese Dinge ein. Nachdem er im Vorzimmer Mantel und Gummischuhe abgelegt hat, macht sich unser Held zurecht, nimmt eine anständige, ein wenig förmliche Haltung an und will gerade in den nächsten Raum vordringen, da stößt er in der Tür mit seinem gestrigen Bekannten, Freund und Vertrauten zusammen. Ah, da sind Sie, Jakob Petrowitsch. Später, entschuldigen Sie mich, erzählen Sie es mir später, ja? Aber Sie, Jakob Petrowitsch, Sie wollten doch Dings da. Was wollte ich? Erklären Sie sich bitte möglichst kurz, ja? Ich muss schon sagen, Jakob Petrowitsch, ich kann mich über die Art, in der Sie mir begegnen, nur wundern. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Es gibt für alles eine bestimmte Form. Melden Sie sich beim Sekretär seiner Exzellenz und wenden Sie sich danach, wie es sich gehört, an den Herrn Kanzleivorsteher. Es handelt sich doch um eine Bittschrift. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Jakob Petrowitsch. Sie setzen mich wirklich in Erstaunen. Sie erkennen mich wohl nicht. Oder Sie scherzen. Ach, Sie sind es. Sie sind es. Nun, haben Sie gut geschlafen? Hier lächelt Herr Goljatkin der Jüngere ein wenig, sieht nach rechts, dann nach links, senkt den Blick, wendet sich zur Seitentür, murmelt hastig etwas von einem besonderen Auftrag und entschlüpft ins Zimmer nebenan. Weg ist er. Das ist ein Ding. Das ist ein Ding. So also verhält sich das. Ich habe schon längst geahnt, dass er in besonderen Auftrag hier ist. Erst gestern habe ich mir gedacht, der Mann ist unbedingt in irgendwessen besonderen Auftrag eingesetzt. Ja, was denn? Was weht hier für ein Wind? Im gleichen Augenblick wird es nebenan laut und Andrej Filipowitsch, der Bürovorsteher, erscheint atemlos in der Tür und ruft nach Herrn Goljatkin. Herr Goljatkin weiß sogleich, worum es sich handelt, springt von seinem Platz auf, hastet wie ein Irrer umher, nimmt die gewünschte Akte, streicht sie endgültig glatt und rückt auch sich selbst zurecht, um der Akte sowie Andrei Filipowitsch in den Arbeitsraum seiner Exzellenz zu folgen. Plötzlich schlüpft gleichsam unter der Achsel Andrei Filipowitschs, der in diesem Augenblick genau in der Tür steht, Herr Goljatkin, der Jüngere, ins Zimmer. Aufgeregt und außer Atem. Die Papiere, Jakow Petrowitsch, die Papiere. Seine Exzellenz haben beliebt, sich zu erkundigen, ob Sie sie fertig haben. Andrei Filipowitsch wartet. Das weiß ich auch ohne Sie. Nein, Jakow Petrowitsch, so meine ich das nicht. Ich bin ganz auf Ihrer Seite und von Mitgefühl bewegt. Verschonen Sie mich bitte damit. Gestatten Sie. Aber gestatten Sie. Aber da ist doch ein kleiner Tintenklecks, Jakow Petrowitsch. Haben Sie ihn übersehen? Aber ich bitte Sie, wo sehen Sie einen Tintenklecks? Nein. Hier ist doch gar keiner, wie mir scheint. Sogar ein riesengroßer. Hier überwindet Herr Goljatkin, der Jüngere, völlig überraschend Herrn Goljatkin, den Älteren, in einem mir nichts, dir nichts zwischen ihnen entbrannten Ringen. Bemächtigt sich gegen dessen Willen des von der Obrigkeit verlangten Papiers und schiebt es unter den Arm. Im Handumdrehen befindet er sich neben Andrei Filipowitsch, der nicht das Mindeste von seinen Machenschaften bemerkt hat und eilt in den Arbeitsraum des Direktors. Herr Goljatkin, der Ältere, steht wie angewurzelt da. Das Beste wäre schon, all das hätte weiter nichts zu bedeuten. Schließlich springt er in unbeschreiblicher, furchtbarer Unruhe von seinem Platz auf, stürzt geradewegs zum Arbeitsraum des Direktors und prallt mit Andrei Filipowitsch und seinem Namensvetter zusammen. Die beiden kommen bereits zurück. Herr Goljatkin macht ihnen Platz. Andrei Filipowitsch plaudert vergnügt und lächelt. Auch der Namensvetter Herrn Goljatkins des Älteren lächelt. Sie intrigieren gegen mich. Sie arbeiten mir entgegen. Unser Held erfasst im Nu, wie die Dinge liegen. Die Sache ist die, dass seine Arbeit die Erwartungen seiner Exzellenz beinahe übertroffen hat. Seine Exzellenz war äußerst zufrieden. Man erzählt sich sogar, er habe sich bei Herrn Goljatkin, dem Jüngeren, bedankt. Aufrichtig bedankt und hinzugefügt, das würde er auf keinen Fall vergessen und sich bei gegebener Gelegenheit daran erinnern. Ein Hirngespinst? Wahrscheinlich war ich selbst beim Direktor und habe mich aus irgendeinem Grunde für einen anderen gehalten. Oder... Da kommt Herr Goljatkin, der Jüngere, mit Papieren in beiden Händen und unter den Armen ins Zimmer geeilt. Herr Goljatkin, der Ältere, stürzt geradewegs auf ihn zu und packt seinen gestrigen Gast am Ärmel. Nun, ich weiß nicht, mein Herr, wie ich mir Ihr sonderbares Verhalten mir gegenüber erklären soll. Nun, fahren Sie fort. Hier blickt sich Herr Goljatkin, der Jüngere, im Kreise der Sie umgebenden Beamten um und zwinkert ihnen zu, als wolle er darauf hinweisen, jetzt fange die Komödie an. Die Frechheit und Unverschämtheit Ihres Benehmens mir gegenüber, mein Herr, zumal in diesem Fall, entlarven Sie mehr, als meine Worte es könnten. Hoffen Sie nicht, Ihr Spiel zu gewinnen. Es steht schlecht. Nun, Jakow Petrowitsch, verraten Sie mir lieber, wie Sie diese Nacht geschlafen haben. Sie vergessen sich, mein Herr. Ich hoffe, Sie ändern Ihren Ton. Mein Herzchen. Herr Goljatkin, der Jüngere, tätschelt ihm ein, zweimal die Wange, kitzelt ihn da und dort, spielt zum Vergnügen der sie umgebenden jungen Leute mit ihm wie die Katze mit der Maus, klatscht ihm schließlich mit empörender Schamlosigkeit auf den prallen Bauch und sagt mit giftigem, anzüglichem und gezieltem Lächeln: Hast du dir so gedacht, mein Freund, hast du dir so gedacht? Wir beiden, Jakow Petrowitsch, werden intrigieren. Jawohl, das werden wir. Herr Goljatkin, der Jüngere, nimmt, nachdem er die sie umgebenden Zuschauer mit einem flüchtigen Lächeln entlassen hat, eine äußerst geschäftige, sachliche, förmliche Miene an, senkt den Blick, wird klein und hässlich. Entschuldigen Sie nunmehr, ich habe zu tun, ein besonderer Auftrag. Nein, mir entwischst du nicht. Mich wie einen alten Fußabtreter zu behandeln, das erlaube ich nicht. Bleib stehen, du Schuft! Herr Goljatkin, der Ältere, heftet sich an die Fersen des Jüngeren, holt ihn auch wirklich auf der untersten Treppenstufe ein und packt ihn am Mantelkragen. Wie soll ich das auffassen? Mein Herr, ich hoffe, Sie werden sich, sofern Sie überhaupt ein anständiger Mensch sind, an unsere freundschaftliche Beziehung von gestern erinnern. Ach ja? Nun, was gibt es denn? Haben Sie gut geschlafen? Ich habe gut geschlafen, aber gestatten Sie mir indessen zu bemerken, mein Herr, Ihr Spiel ist äußerst undurchsichtig. Wer sagt das? Das sagen meine Feinde. Blitzschnell befreit sich der falsche Herr Goljatkin aus den schwachen Händen des Herrn Goljatkin. Dann stürzt er zum Treppenflur hinaus, sieht sich um, erblickt eine Mietroschke, eilt auf sie zu, steigt ein und ist im Nu den Augen von Herrn Goljatkin, dem Älteren, entschwunden. Der sinkt in sich zusammen, lehnt sich mit trostlosem Gesicht und offenem Mund erschöpft an einen Laternenpfahl und steht so mehrere Minuten auf dem Bürgersteig. Was ist schon dabei? Gar nichts. Ich existiere für mich, tue aber so, als wäre ich gar nicht da und überhöre alles. Ich bin es nicht und damit fertig. Worin besteht denn überhaupt die Gefahr? Nun ja, nehmen wir zum Beispiel an, wir wären Zwillinge. Wir wären nun einmal als Zwillinge zur Welt gekommen. Und damit hat sich's. Und was folgt daraus? Gar nichts. Die Beamten werden sich daran gewöhnen. Es liegt sogar etwas Rührendes darin. Natürlich, es wäre natürlich besser, wenn es all das nicht gegeben hätte. Weder irgendwelche Zwillinge noch das Rührende daran. Dieser Schuft, dieser durchtriebene Schmeichler und Speichellecker, dieser Schmarotzer, ein richtiger Goljatkin, dieser Goljatkin ist ein Schuft, nach dem dürft ihr nicht urteilen, den dürft ihr nicht mit dem anderen verwechseln, denn der ist ehrlich, tugendhaft, sanft, gutherzig, äußerst zuverlässig im Dienst und einer Rangerhöhung würdig. So ist das alles. Nun, gut, wenn Sie uns nun aber einfach Dings da verwechseln. Er ist zu allem fähig. Er eilt, ohne auf den Weg zu achten, dahin. Wohin, weiß er wohl selber nicht. Als er feststellt, dass er genau vor jenem Restaurant steht, in dem er in Vorbereitung auf das Mittagessen bei Olsufi Ivanovich eine Ruhepause eingelegt hat, verspürt unser Held plötzlich ein Kneifen im Magen. Es ist zu teuer. Zu teuer. Aber ich gehe einfach hinein. Ich beschäftige mich ab jetzt nicht mehr mit solchen Lappalien. Im hell erleuchteten Raum drängen sich Besucher vor dem Buffet. Herr Goljatkin wartet, bis er dran ist und streckt die Hand bescheiden nach einem Fischpastetchen aus. Er verzieht sich in eine Ecke, wendet den Anwesenden den Rücken zu und isst mit Appetit. Dann kehrt er zum Kellner zurück und stellt den Teller auf das Buffet. Hier bitte 10 Kopeken für ein Fischpastetchen. Ich bekomme einen Rubel und 10 Kopeken von Ihnen, brummt der Kellner. Meinen Sie mich? Ich habe, wie mir scheint, nur ein Pastetchen gehabt. Sie haben 11 genommen, entgegnet selbstsicher der Kellner. 11? Sie irren sich. Ich habe wirklich nur ein Pastetchen genommen. Ich habe gezählt. Sie haben 11 Stück genommen. Wenn Sie sie genommen haben, müssen Sie sie auch bezahlen, beharrt der Kellner. Also gut, sollen es von mir aus 11 gewesen sein. Was ist schon dabei, wenn einer gleich 11 Pastetchen hintereinander verzehrt? Plötzlich fühlt Herr Goljatkin einen Stich. Er blickt auf und hat sogleich des Rätsels Lösung. In der Tür zum benachbarten Raum, die er zunächst für einen Spiegel gehalten hat, steht jemand. Oh nein, mein Albtraum. Goljatkin. Dieser Schurke. Herr Goljatkin der Jüngere. Er lächelt und nickt Herrn Goljatkin Nummer 1 zu, zwinkert, hält den letzten Rest des 10. Fischpastetchens in der Hand, schiebt es vor Herrn Goljatkins Augen in den Mund und schmatzt vor Vergnügen. Ob die Leute ihn sehen? Nein, offenbar nicht. Herr Goljatkin wirft den Silberrubel hin, als hätte er sich die Finger an ihm verbrannt, drängt sich durch die Menge und stürzt davon, so rasch die Beine ihn tragen, ist mit einem Satz auf der Straße und rennt zu sich nach Hause, lässt sich unverzüglich auf dem Sofa nieder, zieht das Tintenfass zu sich heran, nimmt die Feder in die Hand, holt einen Bogen Papier hervor und beginnt mit vor innerer Erregung zitternder Hand mit der Niederschrift folgender Botschaft. Sehr geehrter Herr Jakow Petrowitsch Goljatkin, ich hätte auf keinen Fall zur Feder gegriffen, hätten mich nicht die Umstände und Sie selbst, mein Herr, dazu gezwungen. Ich glaube, ich brauche hier nicht auf die gewaltsame Aneignung der Papiere und meines ehrlichen Namens einzugehen, den Sie, mein Herr, dazu benutzen, das Wohlwollen der Obrigkeit zu erwerben. Eines Wohlwollens, das Sie nicht verdient haben. Wird das ein bisschen zu viel? Doch es macht nichts, man muss Charakter zeigen. Und dann kann man ihm ja, um die Wirkung abzuschwächen, zuletzt etwas Schmeichelhaftes sagen, ihn bestechen. Wollen sehen. Ich wage es, mich voller Hoffnung der Überzeugung hinzugeben, dass Sie meinen Brief nicht als Kränkung auffassen, gleichzeitig aber nicht unterlassen werden, sich aus diesem Anlass schriftlich hinreichend zu erklären. Ihr gehorsamer Diener, J. Goljatkin. Herr Goljatkin überfliegt den Brief ein letztes Mal, faltet ihn zusammen, versiegelt ihn und ruft nach Petruschka. Petruschka, so, mein Bester, du nimmst jetzt diesen Brief. Hast du verstanden? Petruschka schweigt. Du nimmst also diesen Brief und bringst ihn in mein Büro. Dort fragst du nach dem Beamten Wachramejew und sagst zu ihm, so und so, sagst du, der Herr lässt Sie grüßen und ergebens bitten, Sie möchten im Adressbuch unserer Behörde nachschlagen, wo der Titularrat Goljatkin wohnt. Petruschka schweigt dazu und grinst. Ja, also du erkundigst dich nach der Adresse und trägst diesen Brief zu ihm. Wenn du dort, wohin du den Brief tragen sollst, von jenem Herrn, dem du diesen Brief übergeben hast, dem Goljatkin nämlich, Was lachst du, Dummkopf? Ja, also, wenn dieser Herr dich fragen sollte, was ist mit deinem Herrn, was macht er, so hat er nicht, Dings da, mit einem Wort, wenn er dich auszufragen versucht, dann geh nicht darauf ein, sondern sage, meinem Herrn gehe es Dankeschön, nur bittet er sie, so sagst du, um eine eigenhändige Antwort. Gut, dann geh. Worüber lacht er eigentlich? Womit habe ich das verdient? Unser Held wartet. Eine Stunde lang geht er auf und ab und raucht. Dann wirft er die Tabakpfeife hin und setzt sich, um ein Buch zu lesen. Danach streckt er sich auf dem Sofa aus. Dann greift er wieder nach der Pfeife und hastet aufs Neue im Zimmer umher. Die Kerze brennt allmählich herunter, ihr mattes Licht flackert an den Wänden. Herr Goljatkin sieht zu ihr hin, überlegt in einem fort und schläft am Ende ein wie ein Toter. Als er erwacht, ist es schon ziemlich spät. Du Schuft! Hey, du! Wo hast du meinen Brief gelassen, Vantit? Hey, du! Du Nichtsnutz! Hey, nein, nein, das macht nichts, dass du betrunken bist. Es ist sogar gut, dass du betrunken bist, Petruschka. Gib doch mal zu. Erinnere dich, mein Lieber, du warst doch bei dem Beamten Wachramejew. Sag mir jetzt, Petruschka, offen und ohne etwas zu verschweigen, wie zu einem Freund, ob du nun bei dem Beamten Wachramejew gewesen bist. Und die Adresse? Die Adresse. Wo wohnt er denn nun, dieser Beamte, das heißt der Titularrat Goljatkin? Nun, stammelt Petruschka, der aus dem Tiefschlaf gerissen ist. Der Goljatkin, hat er gesagt, wohnt in der Schestilavotschnaja. Du hältst dich, wenn du in die Schestilavotschnaja kommst, so hat er gesagt, auf der rechten Seite und steigst die Treppe hinauf zum dritten Stock. Eben da, hat er gesagt, findest du deinen Goljatkin. Petruschka sinkt wieder schnarchend in den Schlaf des Gerechten, wie man zu sagen pflegt. Ich kann nicht schlafen. Herr Goljatkin liegt die ganze Nacht in einer Art Halbschlaf, wälzt sich hin und her, dreht sich von einer Seite auf die andere, und all das ist von einer sonderbaren Bedrücktheit, von undeutlichen Erinnerungen und widerwärtigen Visionen begleitet. Goljatkin wird verfolgt. Er braucht dringend eine Droschke, damit will er zu seiner Exzellenz fliehen, und wenn nicht zu ihm, dann doch wenigstens zu seinem Chef, Andrej Filipowitsch. Aber oh Schrecken! Die Droschkenkutscher weigern sich, Herrn Goljatkin aufzunehmen. Denn wie, Herr, kann man einen Menschen fahren, der doppelt dasteht? Goljatkin stürzt davon, einerlei, ganz wie das Schicksal es will. Doch bei jedem Schritt, bei jedem Auftreten auf den granitenen Bürgersteig schießen gleichsam unter der Erde hervor neue Goljatkins empor. Immer mehr Goljatkins und alle gleichen dem durch seine Herzensverderbtheit so widerwärtigen anderen Goljatkin. Diesem Herrn Goljatkin II aufs Haar. Und all diese absolut Gleichen machen sich sofort auf den Weg und watscheln im Gänsemarsch in langer Kette hinter mir her. Eine grauenerregende Menge von völlig Gleichen findet sich zusammen. Und all diese völlig Gleichen überschwemmen die Straßen, die ganze Hauptstadt. Und ein Polizeibeamter, der diese Verletzung des öffentlichen Anstandes bemerkt, sieht sich genötigt, all diese völlig Gleichen in der zufällig ganz in der Nähe befindlichen Wachstube einzuliefern. Nein, das wird es nicht geben. Unser Held richtet sich entschlossen in seinem Bett auf. Aber nein, das habt ihr euch so gedacht. Und wird endgültig wach. Oh, schon so spät? Er zieht den Mantel an, setzt den Hut auf, schließt die Wohnungstür auf und eilt zum Amt. Er kommt auch vor dem Amt an, kann sich aber nicht entschließen, einzutreten. Ach was, frisch gewagt ist halb gewonnen. Was kann mir schon passieren? Mein Name ist Hase. Ich muss seine Exzellenz sprechen. Im Vorzimmer tritt Herr Goljatkin entschlossen, kühn, beinahe erstaunt über sich selbst, ohne Zeit zu verlieren, auf Andrej Filipowitsch, seinen Vorgesetzten, zu. Andrej Filipowitsch, kann ich zu seiner Exzellenz, ich will damit sagen, ich wundere mich, dass sich hier niemand findet, der diesen Usurpator und Schurken entlarvt. Andrej Filipowitsch misst Herrn Goljatkin von Kopf bis Fuß mit einem Blick. Andrej Filipowitsch, ich habe eine bestimmte Person im Auge. Noch dazu befinde ich mich im Recht. Sie werden wohl selber einsehen, dass es sich um eine edelmütige Regung handelt und meine in jeder Hinsicht einwandfreie Gesinnung kennzeichnet, wenn ich meinen Vorgesetzten gleichsam als väterliche Instanz betrachte und ihr mein Schicksal blindlings anvertraue. Wird sich alles zur rechten Zeit finden, entgegnet Andrej Filipowitsch. Sie werden in Kürze über alles im Bilde sein. Man wird Sie noch heute in aller Form benachrichtigen. Was heißt in aller Form? Plötzlich öffnet sich die Tür des Arbeitszimmers seiner Exzellenz und er selber tritt in Begleitung einiger Beamten über die Schwelle. Seine Exzellenz winkt Andrej Filipowitsch zu sich heran. Was heißt in aller Form? Was wird sich zur rechten Zeit finden? Was soll das alles? In diesem Augenblick stößt jemand unseren ganz und gar aus dem Konzept geratenen Helden in die Seite. Ein Brief? Für mich? Jemand hat einen Brief für Herrn Goljatkin aus der Wohnung des Gouvernementssekretärs Wachramejew mitgebracht. Was ist das für ein Brief? Herr Goljatkin verbirgt den Brief in der Brusttasche seines Uniformrocks, den er sogleich von oben bis unten zuknöpft. Einige Zeit später sieht er sich um und stellt zu seiner Verwunderung fest, dass er sich schon im Garderobenflur des Departements befindet, umgeben von Beamten, die zum Ausgang strömen. Einige Beamte, die sich auf den oberen Treppenstufen drängen, schmunzeln über das ganze Gesicht, angesichts der Tatsache, dass seine Exzellenz zu scherzen und lachen belieben. Die warten darauf, dass seine Exzellenz wieder ein Lachen ausbricht. Lächerlich. Am meisten aber freut sich und frohlockt wohl Herrn Goljatkins unwürdiger und wenig edelmütiger Feind. Da? Wie es ihn packt? Gibt sich wie der Favorit in Person der Lunke. Herrgott im Himmel. Wie rasch doch ein Mensch, wenn man es recht bedenkt, voranzukommen vermag. Wie er bei allen Anklang findet. Und er schafft es, der Halunke. Ich schwöre, dass er es schafft und noch weit bringt. Hat eben Glück, der Gauner. Ich würde gerne wissen, was er Ihnen eigentlich zuraunt. Was er für Geheimnisse mit Ihnen hat. Mein Gott, wenn auch ich mich mit Ihnen ein bisschen auf diese Weise... Endlich rollt die lang erwartete Equipage seiner Exzellenz vor die Tür. Die Wartenden stürzen alle auf einmal zum Ausgang und drängen Goljatkin von seinem Feind ab. Da entdeckt er ihn wieder. Er flieht die Straße herunter. Unser Held stürzt davon, um seinen Widersacher zu verfolgen. Er fühlt sich wie von Toten auferstanden, wie nach einer gewonnenen Schlacht, als es ihm schließlich gelingt, sich am Mantel seines Gegners festzuklammern, der gerade den Fuß in eine Mietdroschke setzen will. Mein Herr, ich hoffe, Sie werden... Hoffen Sie lieber auf gar nichts. Mit aller Gewalt versucht der gefühllose Schurke, Herrn Goljatkin seinen Mantel zu entwinden. Jakob Petrovic, nur 10 Sekunden. Entschuldigen Sie, ich habe keine Zeit. Sie müssen selber zugeben, Jakob Petrovic, bitte um Christi willen eine kurze Aussprache. Ich habe keine Zeit, mein Bester, ein andermal gerne, glauben Sie mir rein. Herzens und aus tiefster Seele, aber jetzt nein, wirklich ganz unmöglich. Jakob Petrovic, ich bin niemals Ihr Feind gewesen. So haben mich fälschlicherweise böse Menschen dargestellt. Endlich gelingt es unserem Helden doch, sich auf den Wagen zu schwingen. Nun, ich weiß nicht, worüber ich mich des Längeren mit Ihnen im Übrigen... Ja, also wie geht es Ihnen zurzeit, Jakob Petrovic? Ich kann Ihnen nur eins darauf erwidern. Ihr Feind bin ich nie gewesen. Und Petruschka? So heißt er doch wohl, ja? Wenn ich nicht irre, Petruschka, was macht er? Also wie geht's ihm? Alles beim Alten? Ja, auch bei ihm ist alles beim Alten. Ich weiß nicht recht, Jakob Petrovic. Ich meinerseits gehe offen und anständig vor... Das müssen Sie zugeben. Ja, aber Sie wissen doch selber, Jakob Petrovic, Sie wissen, wir leben in einer schweren Zeit. Das Leben ist kein Zuckerschlecken, das wissen Sie so gut wie ich, oder? Ich meinerseits, Jakob Petrovic, verabscheue alle Winkelzüge und darf Ihnen sagen, dass ich, um dieser Angelegenheit auf vornehme Art zu regen, offen und ehrlich versichern kann, ich bin an alledem ganz schuldlos. Wissen Sie doch selber, Irrtümer auf beiden Seiten, kann alles vorkommen. Ja, ich füge sogar hinzu... Ich habe mich getäuscht. Also gut. Wie geht es Ihnen sonst? Wie steht's mit Ihrer Gesundheit? Ich huste ein wenig. Ah, nehmen Sie sich in Acht. Es grassieren da zurzeit allerlei Viren. Da hat man im Handumdrehen eine Angina weg. Tatsächlich, Jakob Petrovic, vielleicht man sich eine Angina... Sehe, ich habe mich geirrt. Ich denke mit Rührung an die glücklichen Stunden zurück, die uns in meinem ärmlichen, aber ich darf wohl sagen, gastfreundlichen Heim gemeinsam zu verbringen vergönnt waren. In Ihrem Brief haben Sie sich allerdings ein wenig anders darüber geäußert. Ich war im Irrtum, Jakob Petrovic. Ich schäme mich, Ihnen in die Augen zu sehen. Ich flehe Sie an, alles in entgegengesetzten Sinne zu deuten. Die Worte meines Briefes umgekehrt zu verstehen. Was sagten Sie? Ich habe gesagt, dass ich völlig im Irrtum war und meinerseits durchaus bereit bin, ohne falsche Scham. Also sehr schön. Ja, das ist sehr schön, dass Sie im Irrtum waren. Leben Sie wohl, Euer Exzellenz. Herr Goljatkin, der Jüngere, wehrt unseren Helden mit allen Kräften ab. Auf Wiedersehen, Euer Exzellenz. Doch unser Held krallt sich in den Pelzkragen seines verderbten und grausamen Feindes. Schuft! Na, und wenn schon... Amoralischer Mensch. Amoralischer Mensch? Na und wenn schon? Herr Goljatkin stemmt sich gegen seinen erbarmungslosen Gegner und versucht zu schreien. Doch der Schrei erstirbt auf seinen Lippen. Herr Goljatkin plumpst wie ein Sack Mehl aus der Droschke und rollt irgendwo hin. Das macht nichts. Das kann sich alles noch zum Besten wenden. Unser Held springt auf und läuft, was er kann, wohin die Beine ihn tragen. Plötzlich... hat er eine Erleuchtung. Der Brief! Er tastet in seiner Tasche nach dem Brief, der ihm vormittags ausgehändigt worden ist, und erbricht das Siegel. Edler, um mich leidender und meinem Herzen auf ewig verbundener Mann. Ich gräme mich, ich gehe zugrunde, rette mich. Ein verleumder Intrigant und für die Nichtsnutzigkeit seiner Gesinnung bekannter Mensch hat mich in seine Netze verstrickt und ich bin verloren. Man hat uns getrennt, meine Briefe an dich werden abgefangen und all das hat dieser unmoralische Mensch erreicht, indem er sich die beste seiner Eigenschaften zunutze machte, die Ähnlichkeit mit dir. Man will mich ihm mit Gewalt zur Frau geben, mein Entschluss jedoch steht fest und ich werde mich mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln widersetzen. Erwarte mich mit deiner Kutsche heute Abend punkt 9 Uhr vor Olsufi Iwanowitschs Wohnung. Ich werde mich punkt 2 Uhr nachts in den Schutz deiner Umarmungen begeben. Bis zum Grabe, die deine Klara Olsufjewna. unser Held, steht einige Minuten lang wie erschlagen da. Dann geht er, den Brief in der Hand, von schrecklichem Jammer und Erregung gepackt, weiß wie ein Taschentuch, auf und ab. Schließlich lässt er sich beinahe ohnmächtig in die erste beste Mitroschke fallen und fährt im Galopp nach Hause. Im Flur seiner Wohnung trifft er Michejew, den Kanzleidiener, der eine amtliche Zustellung in den Händen hält. Ich weiß, mein Freund, ich weiß alles im Voraus. Es ist ein amtliches Schreiben. Die Zustellung enthält tatsächlich eine an Herrn Goljatkin gerichtete und von Andrei Filipowitsch, seinem Vorgesetzten, unterzeichnete Anordnung, alle in seiner Hand befindlichen Akten zu übergeben. Aber weshalb? Nun ja, ich habe meine Stelle verloren, bestimmt verloren. Sie nicht zu verlieren war ganz unmöglich. Nun, das wird sich schon irgendwie einrenken. Im Übrigen, wen Sie auch dahinsetzen, es bleibt immer dasselbe. Herr Goljatkin nimmt das Schreiben in Empfang und sieht, dass Petruschka all seine Lumpen, den ganzen Plunder, den er besitzt, auf einen Haufen packt, in der offenkundigen Absicht, Herrn Goljatkin zu verlassen. Also gut, mein Lieber, gut. Ja, siehst du, mein Bester, lass dir sagen, zwischen uns beiden ist anscheinend alles aus. Petruschka schweigt. Auch ich, mein Freund, verreise. Jeder hat seinen eigenen Weg, mein Bester, und niemand weiß, welcher Weg einem bestimmt ist. Leg mir alles zum Anziehen zurecht, auch meinen Galarock und pack andere Hosen, Betttücher, Bettdecken und Kissen. Das Federbett wird man auch dazulegen müssen, denke ich. Wer weiß, was alles mit uns geschehen kann. Du, mein Freund, brauchst dir weiter nichts dabei zu denken. Herr Goljatkin greift inzwischen aufs Neue zu dem Brief, kann ihn aber nicht lesen. Er nimmt den zerquälten Kopf in beide Hände und lehnt sich ratlos an die Wand. Wenn das nicht wäre, gerade das, so hätte sich alles eingerenkt. Mit einem Mal, mit einem Schlag, einem geschickten, energischen, festen Schlag hätte sich alles eingerenkt. Musste denn alles so kommen? Wo soll ich nun mit mir hin? Was fange ich zum Beispiel jetzt mit mir an? Wozu tauge ich nach alledem? Ich muss also eine Kutsche mieten, gehen und präsentiere ihr eine Kutsche. Wir bekommen nasse Füßchen, wenn keine Kutsche da ist. Aber so geht es doch wohl nicht. Dass meine Dame ist, gerade herausgesagt, einfach nicht statthaft. Die Gesetze verbieten es, ein unbescholtenes, unschuldiges junges Mädchen ohne Einverständnis von Vater und Mutter aus dem Elternhaus zu entführen. Wozu auch? Zu welchem Zweck? Ich, mein Fräulein, komme dafür womöglich vor Gericht? So verhält sich das, wenn Sie es wissen wollen. Nein, meine Dame, ich kann nicht, um keinen Preis. Es ist mir völlig unmöglich. Sie, meine Verehrte, müssen mich in diesem Falle schon entschuldigen. Wo soll das alles enden? Wo bin ich überhaupt? Er steht auf Olsufi Iwanowitschs Hof. Das Wetter ist schauderhaft. Es taut, schneit und regnet, alles zugleich. Kurzum, genauso wie damals, in der unvergesslich schlimmen mitternächtlichen Stunde, da Herrn Goljatkins ganzes Unglück begann. Das wäre eine schöne Reise. Hier schwingt überall der Tod das Zepter. Was soll da eine Kutsche? Das ist ja das Ende der Welt. Herrgott im Himmel, wo nehme ich jetzt zum Beispiel eine Kutsche her? Nein, ich mache es so. Ich gehe zu seiner Exzellenz. Ich gehe hin, werfe mich, wenn man mich nicht daran hindert, mich vor seine Füße und flehe ihn demütigst an. Ich bin gekommen, um mich auszusprechen. So und so sage ich, Euer Exzellenz, durch Usurpation kommt man heutzutage nicht weiter. Er ist ein niederträchtiger, unmoralischer Mensch. Euer Exzellenz, retten Sie meine Ehre und meinen Namen. Euer Exzellenz, ich halte es einfach nicht aus, ihm zu gleichen. Ändern Sie das. Befehlen Sie, dass sich das ändert und diese gottlose, eigenmächtige Verstellung ein Ende findet. Herr Gott im Himmel, wo nehme ich jetzt zum Beispiel eine Kutsche her? Unser Held wischt die kalten Wassertropfen von seinem Gesicht, die in allen Richtungen von der Krempe seines runden, völlig durchnässten Hutes herabrieseln. Ein Fieberschauer verursacht ihm im ganzen Körper ein scharfes, beißendes Kribbeln. Die Erschöpfung erpresst ihm kalten, krankhaften Schweiß. Irgendein verabredetes Zeichen von Klara Sofievna muss es ja geben. Es wurde immer so gemacht. Ein rosa Bändchen, eine seidene Strickleiter. Nein, hier ist nichts mit seidenen Strickleitern. Nein, ich will lieber hier für mich. Bescheiden, ganz im Stillen. Ich will mich lieber hierher stellen. Und er sucht sich auf dem Hof ein Plätzchen neben dem Brennholzstapel, genau gegenüber den Fenstern. Mein Gott, verleihe mir Seelenstärke in dieser unerschöpflichen Tiefe meines Unglücks, dass ich verloren bin, völlig vernichtet, daran besteht kein Zweifel mehr. Die Fenster sind hell erleuchtet. Bei Olsufi Iwanowitsch findet diesmal ein feierlicher Empfang statt. Ja, war denn überhaupt heute gemeint? Habe ich mich nicht im Datum geirrt? Mag sein, mag alles sein. Der Brief wurde vielleicht schon gestern geschrieben, hat mich aber nicht am selben Tag erreicht. Und zwar darum, weil sich dieser Schlingel Petruschka einschaltete. Oder er ist erst morgen geschrieben worden. Nicht doch, was rede ich da? So und so, meine Verehrte, wie steht es jetzt mit uns beiden? Glauben Sie etwa, wenn ich fragen darf, wir könnten ungestraft fliehen und uns in Tingsda in einer Hütte am Meer verkrümeln? Nein, Verehrte, so geht man nicht zu Werke. Warum belästigen Sie mich mit Ihren Launen, meine Gnädigste? Nein, mit Intrigen geben wir uns nicht ab. Ich bin kein Intrigant und ich bin stolz darauf. So ist's. Warum treiben Sie Ihr Spiel mit mir? Ich bin nicht der Richtige für Sie. Wissen Sie doch selber. Ich werde hier nicht mehr warten. Herr Goljatkin beschließt ernstlich, sich aus dem Staub zu machen, verlässt eiligst den Hof, durchschreitet das Tor, fängt an zu laufen, ohne sich umzusehen, atemlos vor Freude. Vielleicht wendet sich alles zum Besten. Ach, wenn es sich doch zum Guten wendete. Nun bin ich also soweit. Aber ich will doch lieber so von der anderen Seite. Ja? Ich will lieber von der anderen Seite. Schon beschließt er wohlweislich und endgültig umzukehren. Ganz beruhigt begibt er sich wieder in den friedlichen Schatten seines tröstlichen und schützenden Holzstoßes und fängt an, die Fenster aufmerksam zu betrachten. So ist das. Und nicht anders. Und so soll es auch bleiben. Man ist für nichts verantwortlich und schaut sich an, was kommt. Hinter den Scheiben hebt plötzlich ein sonderbares Treiben an. Irgendwelche Gestalten huschen hin und her. Die Vorhänge werden zurückgezogen. Und ganze Gruppen von Menschen drängen sich hinter den Fenstern. Alle schauen auf den Hof hinaus und forschen nach etwas. Herr Goljatkin reckt interessiert den Hals nach links und rechts, soweit es ihm der kurze Schatten des ihn deckenden Holzstapels gestattet. Oh Gott! Alle blicken und zeigen in meine Richtung. Man hat ihn erkannt. Alle haben ihn erkannt. Alle winken mir. Alle rufen ihn beim Namen. Ich kann mich nur verwundern, wieso man diese Gören nicht von Kindheit an verdrischt. Jakob Petrowitsch? Oh nein. Jakob Petrowitsch, Sie sind hier. Sie werden sich erkälten. Es ist kalt hier. Kommen Sie bitte ins Haus. Nein, mir ist nichts. Nein, das geht nicht, Jakob Petrowitsch. Man bittet Sie ergebenst einzutreten. Man wartet auf Sie. Nein, Jakob Petrowitsch, das geht nicht. Machen Sie uns glücklich und führen Sie Jakob Petrowitsch hierher. Das hat man zu mir gesagt. Nein, ich... Sehen Sie, ich täte wohl besser. Ich möchte lieber nach Hause gehen. Nicht doch. Auf keinen Fall. Das kommt nicht in Frage. Kommen Sie jetzt, gehen wir. Schon schleift der widerliche Kerl Herrn Goljatkin hinter sich her zum Eingang. Unser Held befindet sich, noch bevor er zu sich gekommen ist, mitten im Saal. Oh, entsetzen. Menschen über Menschen. Sie alle umringen Herrn Goljatkin, streben auf ihn zu und tragen ihn gleichsam auf ihren Schultern mit sich fort. Doch wohl nicht zur Tür. Man schiebt ihn nicht zum Ausgang. Man schiebt ihn geradewegs auf Olsufi Iwanowitschs Sessel zu. Wie verhalte ich mich jetzt? Neben dem Sessel steht auf der einen Seite Klara Olsufjewna, blass, schmachtend und traurig. Kleine weiße Blümchen im Haar. was das bedeuten mag. Auf der anderen Seite des Sessels hält sich Wladimir Semjonowitsch, der Grünschnabel, auf, in schwarzem Frack und mit einem neuen Orden im Knopfloch. Was das wohl bedeutet? Olsufi Iwanowitsch empfängt Herrn Goljatkin anscheinend recht wohlwollend. Er gibt ihm zwar nicht die Hand, schüttelt aber bei seinem Anblick das graue, ehrfurchtgebietende Haupt mit einer gewissen feierlich traurigen, dabei aber wohlwollenden Miene. Auch Andrei Filipowitsch in seiner so unerschütterlichen, ruhigen Würde gibt der allgemeinen, tränenreichen Rührung nach. Genauso wie in einer Familie, bevor sich jemand auf eine lange Reise begibt. Alle machen ihm Platz und blicken ihn mit sonderbarer Neugier und unerklärlicher, rätselhafter Teilnahme an. Fehlt nur noch, dass man sich erhebt und betet. Mein Herz, wie es hämmert. Von all dem Überschwang der Gefühle. Sie wollen uns versöhnen. Gerührt streckt Herr Goljatkin dem Jüngeren die Hand entgegen. Danach hält er ihm auch das Gesicht hin. Zum Kuss. Dasselbe tut auch der andere, Herr Goljatkin. Ihr brummt der Kopf. Mir wird schwarz vor Augen. Da eine Unzahl, eine endlose Kette einander völlig gleicher Goljatkins bricht polternd durch alle Türen ins Zimmer herein. Aber es ist schon zu spät. Der laute, verräterische Kuss verklingt und hier nun geschieht etwas völlig Überraschendes. Die Tür zum Saal öffnet sich geräuschvoll und auf der Schwelle erscheint jemand, bei dessen bloßem Anblick Herr Goljatkin zu Eis erstarrt. Das ist Christian Iwanowitsch Rutenspitz, Doktor der Medizin und Chirurgie, Jakob Petrowitsch. Herr Goljatkin sieht mit verlorenem, vernichtetem Blick um sich. Sie brauchen sich nicht zu fürchten, Jakob Petrowitsch. Es ist doch Ihr alter Freund und Bekannter. Die Haustür öffnet sich geräuschvoll. Am Eingang hält eine Kutsche. Sie ist mit 4 vor Ungeduld schnaubenden Pferden bespannt. Herr Goljatkin blickt starr vor Schrecken zurück. Die ganze hell erleuchtete Treppe ist voller Menschen. Alle warten. Ich hoffe, dass es an alledem nichts Anstößiges gibt. Nichts gibt, was eine gewisse Strenge oder Zweifel hinsichtlich meines Verhaltens im Amt hervorrufen könnte. Alle schütteln verneinend den Kopf. In solchem Falle bin ich bereit. Ich vertraue mich ganz. Ich vertraue mein Schicksal Christian Iwanowitsch an. Jetzt greifen Christian Iwanowitsch von der einen Seite und Andrei Filipowitsch von der anderen Herrn Goljatkin unter die Arme und helfen ihm in die Kutsche, wobei der Doppelgänger seiner gemeinen Gewohnheit folgend von hinten nachschiebt. Gleich nach ihm nimmt auch Christian Iwanowitsch im Wagen Platz. Die Tür wird zugeklappt, man hört das Knallen der Peitsche und die Pferde ziehen an. Alle stürzen Herrn Goljatkin nach, aber allmählich bleiben sie immer weiter zurück und verschwinden schließlich ganz. Länger als alle anderen hält es Herrn Goljatkins unwürdiger Zwilling aus und wirft ihm Kusshändchen zu. Aber auch er ermüdet allmählich, taucht immer seltener auf und verschwindet endlich ganz. Herrn Goljatkins Herz krampft sich immer angstvoller zusammen. Das Blut schießt ihm in den Kopf wie ein heißer Quell. Er ringt nach Luft. Am liebsten würde ich Jacke und Hemd aufknüpfen, die Brust entblößen und sie mit Schnee überschütten. Endlich verliert er das Bewusstsein. Wo bin ich? Rechts und links dehnen sich dunkle Wälder aus. Überall Öde und Verlassenheit. Oh nein, was ist das? Zwei flammende Augen blicken ihn aus der Dunkelheit an und funkeln vor unheilverkündender, teuflischer Freude. Das ist nicht Christian Iwanowitsch. Oder ist es doch? Ja, er ist's. Es ist Christian Iwanowitsch. Aber nicht der frühere, sondern ein anderer. Wie ein Gerichtsurteil erklingt Christian Iwanowitschs Antwort. Er bekommt eine Wohnung auf Staatskosten, mit Beheizung, mit Licht und mit Bedienung. was er gar nicht verdient hat. Na bitte, wer sagt's denn? Eine Verschwörung. Ich habe es längst geahnt. Meine Herren, ich möchte Ihnen noch eines mit auf den Weg geben. Die Frage bleibt, wer ist hier der Jäger und wer der Vogel? Dostojewski, Der Doppelgänger. Hörspiel von Gabriele Neumann, nach der Übersetzung von Georg Schwarz. Es sprachen Goljatkin, Ignaz Kirchner, sein Doppelgänger Werner Wölbern, Erzähler Ulrich Mattes. Komposition Gerd Bessler, technische Realisation Gerhard Wieser, Ingeborg Kiepert, Beate Braun und Gerd Bessler. Regie Elisabeth Panknin und Gerd Bessler. Produktion Deutschlandfunk und Österreichischer Rundfunk 2002.